Erster zu dieser Zeit wurde König Hiskia sehr krank. Der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, kam zu ihm und sagte, so spricht der Herr, ordne deine Angelegenheiten, denn du wirst sterben und nicht wieder gesund werden. Zweiter daraufhin drehte Hiskia sein Gesicht zur Wand und betete zum Herrn. Dritter er sagte, ach, Herr, erinnere dich bitte daran, dass ich dir treu gedient und immer mit ganzem Herzen getan habe, was dir gefällt. Danach weinte Hiskia sehr laut. Vierter dann sprach der Herr zu Jesaja. Fünfter, geh und sag Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vorfahren David, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Deshalb werde ich deinem Leben noch 15 Jahre hinzufügen. Sechster, außerdem werde ich dich und diese Stadt vor dem König von Assyrien retten und die Stadt beschützen. Siebter, und dies soll dir ein Zeichen vom Herrn sein, dass der Herr tun wird, was er versprochen hat. Achter, ich werde den Schatten auf der Sonnenuhr des Ahas 10 Stufen zurückgehen lassen, obwohl er schon so weit heruntergegangen ist. Und tatsächlich ging der Schatten auf der Sonnenuhr 10 Stufen zurück. Neunter, dies ist ein Lied von König Hiskia von Juda, das er schrieb, als er krank war und wieder gesund wurde. Zehnter, ich dachte, ich muss in die Tore des Totenreiches gehen, obwohl ich noch viele Jahre hätte leben sollen. Elfter, ich sagte mir, ich werde den Herrn nicht mehr im Land der Lebenden sehen und keine Menschen mehr unter den Bewohnern des Totenreiches treffen. Zwölfter, mein Leben ist wie ein Hirtenzelt, das abgebaut und weggetragen wird. Ich habe mein Leben wie ein Weber aufgerollt und er schneidet mich vom Faden ab. Bevor der Tag zu Ende ist, beendest du mein Leben. 13. Ich schrie um Hilfe, denn ich fühlte, wie er meine Knochen wie ein Löwe zerbrach. Bevor der Tag zu Ende ist, beendest du mein Leben. 14. Ich zwitscherte wie eine Schwalbe oder ein Kranich und gurrte wie eine Taube. Meine Augen blickten weinend zum Himmel, und ich rief, Herr, ich bin in Not, hilf mir. 15. Was soll ich sagen, nachdem er zu mir gesprochen und es getan hat? Ich werde meine Jahre ruhig leben, obwohl meine Seele voller Kummer war. 16. O Herr, davon lebt man, und darin liegt das ganze Leben meines Geistes. Du wirst mich gesund machen und mich wieder aufleben lassen. 17. Es war wirklich bitter für mich, aber es geschah zu meinem Besten. Du hast mein Leben vor dem Grab der Zerstörung bewahrt, denn du hast alle meine Sünden vergessen. 18. Denn die Unterwelt dankt dir nicht, und der Tod lobt dich nicht. Die Menschen, die ins Grab hinabsteigen, warten nicht auf deine Treue. 19. Nur der Liebende dankt dir, so wie ich es heute tue. Der Vater erzählt seinen Söhnen von deiner Treue. 20. Der Herr ist bereit, mir zu helfen. Deshalb wollen wir alle Tage unseres Lebens im Tempel des Herrn Musik machen. 21. Danach befahl Jesaja, einen Brei aus Feigen zu holen und ihn auf das Geschwür zu legen, damit Hiskia gesund würde. 22. Dieser Vers ist leer.